Ich darf die Nacht vom 2. zum 3. April nicht vergessen. Mein Schlaf war noch nie der beste gewesen, und seit der Geschichte mit Bernardin war er schlechter geworden. Ich brauchte Stunden, um einzuschlafen. Ich warf und wälzte mich im Bett herum unter Flüchen gegen Bernanos, der behauptet hat, die Schlaflosigkeit sei der Gipfel der Willensschwäche. Natürlich, wenn man den Berge versetzenden Glauben hat, muss Einschlafen kinderleicht sein. Aber mit einem fetten Arzt als einziger metaphysischer Umgebung wird der Seelenfrieden unerreichbar. Stundenlang lag ich so und ärgerte mich. Selbst Juliettes hypnotisch gleichmäßiger Atem konnte mich nicht beruhigen. Schließlich war ich gereizt gegen alles. Sogar gegen die Stille des Waldes. Die Geräusche einer Stadt machen die Schlaflosigkeit weniger beängstigend. Hier gab es fast nichts außer dem Plätschern des Flüsschens, was mich ans Leben erinnerte. Ein so schwaches Geräusch, dass ich die Ohren spitzen musste, um es zu hören, und diese geringe Anstrengung verhinderte, dass mein Körper sich entspannte. Nach und nach wurde das Wasser lauter. Was war da los? Plötzliches Hochwasser? Ob die Lichtung überflutet werden würde? Mein verwirrtes Hirn fing schon an, Pläne zu entwerfen, die Möbel ins Obergeschoss bringen, ein Floß bauen. Ein Anfall von Bewusstheit ließ mich plötzlich bemerken, dass dieses Geräusch nichts Wässriges hatte. Im Gegenteil, es war ein mechanisches, öliges Brummen, wie das Motorgeräusch eines Wagens. Ich machte die Augen auf, um klarer überlegen zu können. Das Fahrzeug, das ich hörte, bewegte sich nicht von der Stelle. Möglich. Dann kam dieser anhaltende Ton eben von weiter her. Oder zumindest glaubte ich das, denn die Dezibel, die mich erreichten, schienen zuvor Hindernisse überwunden zu haben. Mein Gehirn entschied, dass es sich um einen Trupp Holzfäller handelte, die hier in der Gegend Bäume absägten. Daran glaubte es 5 Minuten lang, bis ihm die Unsinnigkeit der Annahme klar wurde. Warum sollten sie zu dieser Stunde an der Arbeit sein? Außerdem hatte das Aufheulen einer Motorsäge keine Ähnlichkeit mit diesem gleichmäßigen Brummen. Zu guter Letzt stand ich auf. Ich zog ein paar alte Schuhe und einen Mantel über und trat aus dem Haus. Das Geräusch kam von den Bernardins herüber. Aber keines der Fenster bei ihnen hatte Licht. Ich schloss daraus, dass sie eine Art Generator haben mussten, um sich mit Strom zu versorgen. Trotzdem merkwürdig, dass ich das Ding bisher nie gehört hatte. Und was für eine Idee, die Nacht abzuwarten, um es in Gang zu setzen. Aber bei einer Nervensäge wie Bernardin brauchte man sich ja über nichts zu wundern. Das musste die Erklärung sein. Unser Nachbar konnte uns nicht mehr von 4 bis 6 quälen, um sich schadlos zu halten, war ihm nichts Besseres eingefallen, als nachts seine Maschine anzustellen. Verfluchter Idiot, dieser Palamed. So etwas Lächerliches sei ihm ähnlich. Denn letzten Endes störte er sich doch vor allem selbst mit diesem nächtlichen Lärm, den er in seinem Bett 10-mal so laut hören musste wie ich. Das Verfahren war mit dem vorigen im Grunde identisch. Wenn er uns 2 Stunden pro Tag belästigte, ödete ihn das selbst noch mehr an als uns. Seine Devise schien zu lauten, verleide dir das Leben in der Hoffnung, dass du es damit auch anderen verleidest. Ich gab ihm mit lauter Stimme die Antwort. »Mein armer Palamed, du hast dir wohl gedacht, damit könntest du uns stören. Da solltest du Juliette mal schlafen sehen. Wenn ich nicht so einen schlechten Schlaf hätte, ich hätte deinen Kompressor überhaupt nicht gehört. Dir dagegen muss es jetzt vorkommen, als ob du in einem Kernreaktor wohnst.« Ermuntert überschritt ich das Brückchen über den Fluss und betrat das Grundstück der Bernardins. Was für eine schöne Nacht. Kein Stern am Himmel, nur ebenholzfarbene Wolken. Kein Windhauch, der Frühling noch regungslos in der lauen Luft. Als sie das Haus umschritt, bemerkte ich Licht in ihrer Garage. Das musste der Platz sein, wo sie den Generator aufgestellt hatten. Auch das Geräusch kam von dort. Der Nachbar hatte wohl vergessen, das Licht auszuknipsen. Ich ging bis ans Fenster, um die Maschine zu sehen. Die Garage war voller Qualm. Es dauerte eine Weile, bis ich erkennen konnte, was dort vorging. Das Geräusch kam von dem Motor des Wagens. Eine Viertelsekunde später hatte ich begriffen. Ich warf mich gegen die Tür, sie war abgeschlossen. Dann sprang ich zum Fenster hoch und schlug es mit dem Ellbogen ein, kletterte an der Wand hinauf und ließ mich nach innen fallen, stellte die Zündung des Wagens ab und schob die Garagentür hoch, ohne mir die Zeit für einen Blick auf den Körper zu nehmen, der ausgestreckt auf dem Boden lag. Dann fasste ich Palamed unter den Achseln und schleppte ihn an die frische Luft. Sein Puls ging noch, aber der Dicke schien in einem kritischen Zustand zu sein. Die Gesichtsfarbe war grau und etwas wie erbrochener Brei bedeckte das Kinn. Was tun? Der Arzt war doch er. Ich mit meinem Latein und Griechisch konnte ihn nicht ins Leben zurückholen. Ich musste den Notarzt anrufen. Aber nicht aus seinem Haus. Ich hatte zu viel Angst, Bernadette zu begegnen. Ich lief zu uns hinüber und rief die Erste Hilfe an. »Wir schicken eine Ambulanz«, sagte man mir. Aber das Krankenhaus war Gott weiß wo. Verrückt vor Aufregung kehrte ich zu dem Nachbarn zurück. Sein Körper schien so etwas wie ein Röcheln abzugeben. Ich wusste nicht, ob das ein gutes Zeichen war oder ein schlechtes. Ich schüttelte ihm die Arme, als ob ich ihn damit ins Leben zurückrufen könnte. Ich begann, ihm eine Rede zu halten. »Du verdammte Nervensäge! Du schreckst wohl vor nichts zurück, was? Sogar verrecken würdest du bloß, um uns zu nerven. So geht das nicht, mein Lieber. Ich lass dich nicht krepieren. Hast du mich gehört? So einen Dreckskerl wie dich hat die Welt noch nicht gesehen.« Es schien ihm keinen großen Eindruck zu machen. Derjenige, auf den diese Beschwörungen wirkten, war ich. Ich ließ mich davon nicht abhalten. »Was denkst du dir denn? Wir sind doch hier nicht im Theater. Es genügt nicht, den Vorhang fallen zu lassen, wenn man meint, es ist Schluss. Und wenn das Stück so schlecht ist, na schön, dann bist du schuld. Auch ich könnte eine amorphe Larve sein. Jeder hat das in sich, einen dicken, starren Kloß. Man braucht sich nur gehen zu lassen, damit der zum Vorschein kommt. Niemand ist jemandes Opfer, wenn nicht sein eigenes. Eine Behinderte geheiratet zu haben, ist ein schöner Vorwand, um selbst ein Idiot zu werden. Wenn du sie geheiratet hast, dann deshalb, weil du schon immer ein stupider Typ warst, der in ihr seine andere Hälfte und sein Ideal erkannt hat. Bernadette war dir von Anfang an wie auf den Leib geschnitten. Noch nie habe ich ein Paar gesehen, das so gut zusammenpasst. Wenn man die Frau seines Lebens gefunden hat, bringt man sich doch nicht um. Ist doch wahr. Was soll denn aus ihr werden ohne dich? Hast du dir das mal überlegt, bevor du aus deiner Garage eine Gaskammer machtest? Was hast du dir dabei gedacht? Dass wir uns um sie kümmern würden? Was nicht noch alles? Denkst du, wir sind die Heilsarmee? Ich brüllte immer lauter, wie übergeschnappt. Was für eine Idee auch, wenn du schon Arzt bist, es auf diese Weise zu machen. Hattest du denn keine Schachteltabletten herumliegen? Nein, natürlich musstest du dich für die widerlichste Methode entscheiden. Schlechter Geschmack in allen Dingen, das ist deine Devise. Es sei denn, ja, es war die einzige Methode, die dir einen Ausweg ließ. Hättest du Medikamente geschluckt oder dich aufgehängt, hätte ich dich nicht hören können. Mit deiner Karre hattest du eine Chance, dass ich dir das Leben rette, und ich bin dir auf den Leim gegangen, wie gewöhnlich. Ich frage mich, was mich hindert, dich wieder hineinzuschleppen, den Motor wieder einzuschalten und die Tür zu schließen. Ja, warum tu ich's nicht? Von Sinnen, wie ich war, hätte ich es, glaube ich, getan, wäre in diesem Augenblick nicht die Sirene des Ambulanzwagens ertönt. Die Sanitäter luden ihn ein und fuhren mit ohrenbetäubendem Lärm davon. Beinahe hätte ich sie angefleht, mich gleich mitzunehmen. Etwas in mir funktionierte nicht mehr richtig. Ich wankte zu unserem Haus, wo ich Juliette in heller Aufregung fand. Die Sirene des Ambulanzwagens hatte sie geweckt. Ohne Umschweife erzählte ich ihr alles. Sie wurde blass und musste sich setzen. Die Hände vors Gesicht geschlagen, murmelte sie: »Wie furchtbar, wie furchtbar!« Ihre Reaktion machte mich erst recht wütend. »Was für ein Scheusal, willst du wohl sagen? Ich verbiete dir, ihn zu bemitleiden. Begreifst du denn nicht, dass er Komödie gespielt hat, nur um uns auf die Nerven zu gehen? Aber Emil, man könnte meinen, du kennst ihn noch nicht. Und ich, Trottel, ich habe mich auf sein Theater eingelassen. Jetzt kann er den Märtyrer spielen. Man hätte ihn verrecken lassen sollen, aber ja. Ich habe nicht nur eine schöne Gelegenheit verpasst, ihn loszuwerden, sondern von nun an werden wir uns gegen ihn auch noch wie der heilige Bernhard betragen müssen. Wir werden ihn die ganze Zeit auf dem Hals haben.« Juliette sah mich befremdet an. Zum ersten Mal in 60 Jahren sprach sie zu mir in scharfem Ton: »Ist dir klar, was du da redest? Das Scheusal bist du. Wie kannst du so etwas Grässliches glauben? Hättest du nicht wachgelegen, hättest du ihn gar nicht gehört, und er wäre jetzt tot. Du redest wie ein Mörder. Wie ein richtiger Mörder.« »Mörder? Du vergisst, ich habe ihm das Leben gerettet. Das war deine Pflicht. Von dem Moment an, als du begriffen hattest, was passierte, war es deine Pflicht. Hättest du ihn sterben lassen, wärst du ein Mörder. Und was du eben gesagt hast, ist schändlich.« Wenn sie wüsste, dass ich ihn beinahe wieder in seine Gaskammer zurückgebracht hätte, dachte ich bei mir. Aber inzwischen war ich mit mir selbst nicht mehr sehr zufrieden. Und Bernadette? Fügte sie hinzu, etwas besänftigt. Ich habe sie nicht gesehen. Meiner Ansicht nach weiß sie von nichts. Müssen wir ihr nicht Bescheid sagen? Du meinst, sie würde es verstehen? Ich möchte wetten, im Augenblick schläft sie. Das ist das Beste, was sie tun kann. Und morgen beim Erwachen sieht sie, dass er nicht da ist. Sie wird in Panik geraten. Warten wir ab bis morgen. Wie? Du möchtest, dass wir wieder zu Bett gehen und weiterschlafen? Als ob man nach sowas noch schlafen könnte. Was schlägst du denn vor? Dass du ins Krankenhaus fährst und ich zu ihr gehe. Bist du verrückt? Sie wiegt fünfmal so viel wie du, sie könnte dich umbringen. Sie ist nicht gewalttätig. Ich hätte zu viel Angst um dich. Ich werde zu ihr gehen. Im Krankenhaus können sie mich nicht gebrauchen. Ich komme mit. Nein, jemand muss im Haus bleiben. Ich habe den Sanitätern unsere Telefonnummer gegeben. Dann geh und halte bei ihr Wache. Jemand muss bei ihr sein, wenn sie erwacht, damit sie keine Zeit hat, sich Sorgen zu machen. Ich finde, wir sind ziemlich zuvorkommend gegen diese Leute. Emil, das ist das Mindeste, was wir tun können. Und wenn du nicht gehst, dann gehe ich. Ich seufzte. Es bringt nicht nur Vorteile, eine Frau mit goldenem Herzen zu haben. Aber wenigstens in einem Punkt hatte sie recht. Ich hätte ohnehin nicht mehr einschlafen können. Ich nahm eine Taschenlampe und küsste meine Frau zum Abschied, wie ein Soldat, der an die Front geht. Die Tür zwischen der Garage und dem Inneren von Bernardins Haus war nicht abgeschlossen. Ich trat ein. Im Schein meiner Lampe sah ich eine Küche. Ein fauliger Geruch drang mir in die Lungen. Ich wagte nicht, mir vorzustellen, was die Bernardins gegessen haben mochten. Abfälle lagen auf dem Boden, die ich nicht näher zu bestimmen versuchte. Ich hatte nur einen Gedanken, nichts wie weg von dieser Müllhalde und irgendwohin, wo man wieder atmen konnte. Ich machte die Küchentür auf und hinter mir wieder zu, um die Ausbreitung des Geruchs zu verhindern. Nützte nichts. Derselbe Gestank erfüllte das Wohnzimmer. Es war ekelhaft. Wie konnten Menschen darin hausen? Und noch dazu ein Arzt. Wie konnte er solchermaßen gegen die einfachsten Regeln der Hygiene verstoßen? Meine Nase analysierte die Duftmischung auf ihre Komponenten hin. Den Grundton bildeten altes Lauchgemüse, ranziges Fett und Hammeltalg. Hinzu kam ein starker Beiklang von oxidiertem Metall. Letzteres war am schlimmsten, denn es erinnerte an nichts Menschliches, Tierisches oder Pflanzliches. Noch nie hatte ich etwas so Widerliches gerochen. Ich fand einen Lichtschalter und knipste ihn an. Bei dem Anblick, der sich mir bot, bekam ich eine unbändige Lust zu lachen. Wenn die Geschmacklosigkeit ein solches Maß erreicht, kann man nicht anders. Trotzdem war ich erstaunt. Im Allgemeinen huldigt ein kitschiges Mobiliar allzu sehr dem Behaglichen, dem, was die Deutschen Gemütlichkeit nennen. Hier hätte man glauben können, sich in einem nach dem Geschmack einer Hauswärterin ausstaffierten Wartesaal zu befinden. Es war dreckig, kalt und komisch zugleich. An den Wänden keinerlei Bilder, wenn man von Palamets medizinischem Diplom absah, das pompös wie ein Stalin-Porträt eingerahmt war. Unglaublich, dass ein Namensvetter des Barons Charlus den Geschmack am Hässlichen und Vulgären so weit treiben konnte. Bevor die Lachlust mich überwältigen konnte, erinnerte ich mich meines Auftrags. Ich stieg ins Obergeschoss hinauf. Die Treppe war wie mit einem Teppich von festklebenden Staubflusen bedeckt. Oben angelangt blieb ich stehen und horchte. Mir schien, ich hörte ein Röcheln. Ich hätte am liebsten Reißaus genommen. Dieses kehlige Geräusch hatte nichts mit einem Schnarchen gemein. Ähnliche Laute musste ein Tier bei der Paarung ausstoßen. Diese Möglichkeit schloss ich aus. Ich hätte sie nicht ertragen können. Die erste Tür auf dem Flur ging in eine Rumpelkammer, die zweite auch, die letzte in ein Badezimmer. Ich musste mich dem Augenschein beugen. Eine der Rumpelkammern war ein Schlafzimmer. Ich kam zur zweiten Tür zurück und machte sie weit auf. Das Röcheln verriet mir, dass ich richtig war. Ängstlich betrat ich Bernadettes Höhle. Eine Lampe streifte über nicht genau erkennbare Dinge hin und traf schließlich auf eine Matratze, die mit einer leicht bewegten Masse bedeckt war. Sie war es. Ihre Lider waren geschlossen. Zu meiner Beruhigung erkannte ich, dass das Röcheln oder Stöhnen ihr Atemgeräusch war. Sie schlief. Ich machte Licht. Eine scheußliche Deckenlampe verbreitete eine Helligkeit wie in einem Operationssaal. Madame Bernardins Schlaf wurde nicht gestört. Freilich, wenn sie von ihren eigenen Dezibeln nicht wach wurde, dann konnte wohl nichts sie wecken. Die Eheleute schliefen getrennt. Ich nahm an, dass Palamed die andere Rumpelkammer innehatte. Auf dem Haufen Tücher, der der Zister als Bett diente, war jedenfalls kein Platz für einen zweiten Körper, schon gar nicht für einen so dicken. Aus Motiven, deren Natur ich lieber nicht ergründen will, fühlte ich mich bei dem Gedanken, dass sie nicht zusammenschliefen, erleichtert. Außerdem traf es sich jetzt gut. Dank der nächtlichen Trennung wusste Bernadette nichts von seiner Tat und behielt einige Stunden länger ihre Ruhe. Ich setzte mich nahebei auf ein Sitzkissen aus Plastik und begann meine Wache. Eine große Wanduhr mir gegenüber zeigte 4 Uhr morgens an. Ich lächelte bei dem Gedanken, dass die Stunde genau der entgegengesetzt war, zu der sonst Bernardin uns belästigt hatte. Ich bemerkte, dass sich im gleichen Raum noch 3 andere Wanduhren und ein Wecker befanden, und alle zeigten auf die Sekunde die gleiche Zeit an. Ich erinnerte mich, dass auch das Wohnzimmer, die Treppe und der Flur mit Uhren bestückt gewesen waren. Sicherlich alle ebenso perfekt genau wie die in diesem Zimmer. Diese an und für sich schon ungewöhnliche Einzelheit fiel mir umso mehr auf inmitten einer solchen Schlamperei. Die Räume waren verdreckt und ungelüftet, sie quollen über vor Kartons mit widerlichem altem Trödel, und trotzdem wachte in all der Verwahrlosung jemand mit krankhafter Gewissenhaftigkeit darüber, dass die genaue Uhrzeit omnipräsent blieb. Allmählich begriff ich, warum Palamed immer so pünktlich gekommen war. Hätte er für sich eine selbstmörderische Inneneinrichtung erfinden wollen, so hätte er es nicht besser machen können, so wie dieses Haus, so abscheulich, trostlos, übelriechend, grotesk, dreckig und unbequem, vor allem aber überwuchert von auf die 100stel Sekunde genau eingestellten Uhren, die einen 5-fach in jedem Zimmer daran erinnerten, dass die Zeit über uns hinwegrollt. So musste die Hölle sein. Ein bellendes Luftschnappen von Madame Bernardin lenkte meine Aufmerksamkeit wieder auf sie. Ob sie Asthmatikerin war? Ihre ruhige Lage sprach dagegen. Ich beobachtete sie. In einem regelmäßigen Zyklus hob sich ihre gewaltige Brust wie eine Montgolfière, die sich nach Erreichen der vollen Aufblähung in einem einzigen, jähen Nachlassen verströmte und dabei jedes Mal diesen monströsen Stöhnlaut abgab. Kein Grund zur Besorgnis also. Dies war ein nach den Gesetzen der Physik erklärliches Phänomen. Wenn ich es recht bedachte, hatte ich noch nie jemanden gesehen, der mit solcher Gewissenhaftigkeit schlief. Man hätte sagen können, sie schlief hingebungsvoll. Ich musterte, was bei ihr die Stelle des Gesichts einnahm, und war verblüfft, einen geradezu wollüstigen Ausdruck darin zu entdecken. Ich erinnerte mich an das Röcheln, das mir im Flur wie der Laut bei einem tierischen Orgasmus vorgekommen war. Der sexuelle Verdacht war falsch, aber Bernadette verspürte zweifellos etwas wie Lust. Der Schlaf erregte sie. Mir kamen sonderbare Gefühle. Die genießerische Haltung dieses Fettklumpens hatte etwas Rührendes. Ich ertappte mich bei dem Gedanken, dass Bernadette ihrem Mann einiges voraus hatte. Ihr Leben war nicht sinnlos, denn sie kannte die Lust. Sie hatte Freude am Schlaf. Sie hatte Freude am Essen. Was lag daran, ob dies nun höhere oder niedere Regungen waren? Lust erhebt den Menschen, wodurch immer sie erregt wird. Palamed dagegen hatte an nichts Freude. Ich hatte ihn nie schlafen gesehen, hatte aber allen Grund anzunehmen, dass er es wie alles Übrige mit Widerwillen tat. Zum ersten Mal begriff ich, dass wir die Tatsachen verkehrt aufgefasst hatten. Nicht er war zu bedauern, weil er 45 Jahre mit ihr verbracht hatte, sondern sie. Ich fragte mich, welche Gefühlsregungen sie kannte. Wie würde sie die Nachricht von seinem Selbstmordversuch aufnehmen? Ich betrachtete Madame Bernardin mit Ergriffenheit. ihr fettgepolsterter Schlaf war das besänftigendste Schauspiel, das man sich denken kann. Ich begann zu hoffen, dass sie nie mehr erwachen würde. Und das Unwahrscheinliche geschah. Ich, den doch alles und besonders in dieser Nacht zum Opfer der Schlaflosigkeit bestimmte, ich konnte die Augen nicht mehr offen halten, in den Schlaf gewiegt von Bernadettes gleichmäßigem Röcheln.